Kapitel 9. 28. August gegen 19 Uhr. Was suchst du? Lass mich in Ruhe. Du wirfst immer alles weg. Jürgen schaut seine Frau böse an. Was soll das? Ich werfe nie etwas weg, sagt Petra. Ich frage dich immer vorher. Was ist los mit dir? Du bist heute so nervös. Ich und nervös? Überhaupt nicht. Ich gehe raus. Schön. Ich komme mit. Frische Luft tut mir bestimmt auch gut. Müssen wir immer alles zusammen machen? Ich will auch mal alleine sein. Tschüss, antwortet Jürgen. Jürgen von der Aue sieht auf seine Uhr. Er geht schneller in Richtung Straßenbahnhaltestelle Brabanter Straße. Er merkt nicht, dass er verfolgt wird. Patrick fährt direkt zum Parkplatz in der Nähe des Kinderspielplatzes. Konstanze sitzt in der Straßenbahn. Sie beobachtet Jürgen von der Aue. Sie zeichnet ihn. Er ist ein interessantes Motiv. Eine Stimme tönt aus dem Lautsprecher. Nächste Haltestelle am Weinberg! Konstanze, Jürgen und andere Fahrgäste steigen aus. Auch Konstanze weiß, wohin Jürgen geht. Vor dem Spielplatz bleibt sie stehen. Sie setzt sich auf eine Bank und holt den Zeichenblock aus ihrer Tasche. Kurze Zeit darauf läuft Jürgen von der Aue an ihr vorbei. Die drei wartenden Personen bilden ein komisches Bild. Konstanze auf einer Bank vor dem Spielplatz, Patrick hinter einem Gebüsch versteckt und Jürgen von der Aue, Geschäftsmann und Parteivorsitzender, auf einer Bank auf dem Spielplatz. Sie warten. Worauf? Auf wen?